den Kopf ausgesehen. Beim ersten Blick hatte ich an ihm stehen. Ich nahm meinen Mut zusammen, ging auf sie zu und sprach sie an. Sie drehte sich um und lachte mich an. Bei dieser Schönheit wurde mir Angst zu bang. Für dich alles gegeben, der Funken Hoffnung ist doch geblieben. Es war Liebe auf den ersten Blick, diese Liebe brannte das Genick. Ich hätte nie geglaubt, dass es so etwas gibt. Meine Freunde haben mich vorher gewarnt, doch ich hab sie falsche Freunde genannt. Sie hatten alle recht gehabt, dieses Mädchen hat mir Pech gebracht. Ich habe für dich alles gegeben, ein Funken Hoffnung ist doch geblieben. Es war Liebe auf den ersten Blick, diese Liebe brach mir das Genick. Sind wir hier bei mir zu Haus? Ich entschuldige mich, wir labern uns aus. Oft denke ich noch an diese Frau. Sie war die Falsche, das weiß ich genau. Doch eine Treue ist noch geblieben. Ich hab sie an meine Freunde verschrieben. Für meine Freunde werd ich alles geben. Diese Hoffnung ist natürlich geblieben. Zwangenheit, der ist auch da. Bei meinen Freunden ist das wunderbar. Ich hatte sie aufs Spiel gesetzt. Und meine